Ihre Augen fanden Ruhe, ihre Seele ging auf Reisen. Sie wusste nicht mehr, wo sie war, was sie tat. Sie tauchte in andere Sphären ein, wo sie mit den Tieren beratschlagte, wie und wo Hilfe zu finden sei. Immer hatte der Rehbock das letzte Wort. Wenn sie erwachte, wusste sie, wie sie helfen konnte, und legte wieder die Kette aus Tierzähnen an. Sie war erfolgreich. Das sprach sich herum. Es kamen immer mehr Menschen, auch von weit her. Sie selbst war begeistert, sie hörte von Abenteuern da draußen. Es gab keine Probleme, keine Schwierigkeiten, mit denen sie nicht konfrontiert wurde. Sie lernte, experimentierte, fand Lösungen. Sie ging zu den salzigen Quellen, sie beobachtete die Schildkröten, die Schlangen, die Kraniche. Sie spürte dem Biber nach und befragte den Igel. Niemand verbot ihr das Meer, auch wenn sie wusste, dass immer jemand darauf achtete, dass sie nicht zu weit fortging. Ihr Verlust wäre unersetzlich gewesen. Sie erlebte Krisen. Nicht immer war sie erfolgreich. Jeder Tod war für sie, als würde etwas in ihr sterben. Oft war es zu viel, oft reichte die Zeit nicht. Ihre Zähne entzündeten sich, der Schmerz zog den Kiefer hoch. Sie lag in ihrem Zelt und dämmerte vor sich hin. Die Leute versorgten sie. Sie fühlte, wie groß die Furcht war. Bald sprachen alle von dem Unheil. Sie wusste, sie musste es in den Griff bekommen. Sie bekam es in den Griff. Aber es war nicht mehr wie früher. Mit den Jahren musste sie sich mehr anstrengen, um den Kontakt aufzunehmen. Immer länger richtete sie den Blick gen Himmel, war glücklich, wenn in der Dämmerung der Abendstern erschien, den sie fixieren konnte. Wenn es dann endlich gelang, spürte sie, dass etwas in ihrem Kopf nicht mehr stimmte. Es verunsicherte sie. Hatte sie die Zuneigung der anderen Welt verloren? Konnte sie deren Hilfe nur noch mit Gewalt erzwingen? Sie vermied es fortan immer öfter und legte ihren Schleier aus Zähnen nicht mehr ab. Sie lehnte den Kopf nur kurz nach hinten, beugte sich dann umso rascher nach vorn. Dort fand sie noch immer den Weg, der ihre Seele aus dem Körper herausführte. Mit ihrer Erfahrung konnte sie den meisten auch so helfen. Das vertraute sie aber niemanden an. Sie merkte, wie ihre Kräfte schwanden. Es ging bald nicht mehr. Sie überlegte, wer ihr folgen sollte. Es brauchte jemanden an ihrer Statt. Bisher aber hatte sich noch keine Nachfolgerin, kein Nachfolger offenbart. Sie fragte alle, ob ihnen nichts aufgefallen sei. Ein Kind vielleicht, das ein Zeichen trage, das Erscheinungen hatte.